Das Netz kann wie das Digitale selbst auch als ein Ausdruck des Willens zur Sauberkeit gelesen werden, dem alle Schmutzigkeit ausgetrieben werden muss, damit er sich frei entfalten kann. Es geht nicht darum, die Sauberkeit wirklich herzustellen, aber ihre Notwendigkeit ist zum Gesetz zu erheben. Sauberkeit ist hier moralfrei gemeint. Es geht viel eher um den Ausschluss von Unlust wie Ekel, Angst, Terror bei einer gleichzeitigen Überkodierung des Lustvollen bis zu seiner völligen Entleerung. Sauberkeit ist eine Ästhetik, die sich durchaus den gezielten Effekten des Schmutzes bedienen kann. Ihr Impuls ist die Kontrolle, das Überwachen, das Steuern im richtigen Moment und die komplette Umkodierung auf kleinster und umfassendster Ebene. Weitere Verheißungen des Virtuellen sind ewiges Leben, völlige Berechenbarkeit und maximale Unabhängigkeit. All dies wird als Machtzuwachs empfunden. Je mehr sich anschließen, desto wirklicher wird diese Welt.